dich eigentlich auch mal anmoderieren? Ich habe das gerade gesehen. Du wolltest gerade was sagen, Thorsten. Fuck it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Langeweile-Podcasts. Wir haben Langeweile, ihr habt Langeweile, deswegen hören wir jetzt gemeinsam einen Podcast. Los geht's. Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, was du mit deiner halbwegs professionellen Ansage aussagen wolltest. Sie hat sehr professionell angefangen und dann rapide nachgelassen, inhaltlich, würde ich sagen. Ich würde sagen, das passt eigentlich auch sehr gut zu unseren bisherigen Podcasts, die wir alle aufgenommen haben. Wir sind heute auch wieder, wir versuchen uns ja, wir sind ja sehr experimentell schon wieder bei Twitch unterwegs nebenbei. Ja, aber ich bin halt, aber ich glaube nicht, dass sich das so durchsetzen wird mit dem Internet und Twitch und so. Also jetzt auch bei uns jetzt mal. Ich muss sagen, man hat ja, Angela Merkel hat ja irgendwann mal gesagt hier, das Internet ist für uns alle Neuland, ne? Und da haben ja auf Angela Merkel eingeballert, was das für ein Bullshit ist, was sie da sagt. So, das Internet ist doch nicht Neuland. Aber man muss mal jetzt, oder möchte ich mal dazu sagen, das Internet ist schon Neuland. Also das ist das neueste Medium, was wir haben. Das ist noch nicht so erforscht. Insofern bin ich da eigentlich voll auf Angela Merkels Seite, was das angeht, dass das Internet auf jeden Fall noch Neuland ist. Nur weil irgendwelche komischen Nerds, die in den 80ern, 90ern auf ihrem Commodore irgendwie Tetris gespielt haben, weil die irgendwie dann denken, ja, für mich, ich bin da voll drin und surfe durch die Netzwelle. Dann für mich ist es, ich denke, es ist schon noch Neuland, allgemein. Ja, also wenn du es jetzt mal vergleichst mit dem Urknall zum Beispiel, dann ist das Internet schon ziemlich neu, muss ich auch wohl zugeben. Das ist jetzt nicht so alt wie der Urknall. Oder zum Beispiel auch der Zweite Weltkrieg, der ist zum Beispiel auch viel länger her. Der Zweite Weltkrieg ist für mich Neuland. Das ist auch das ist für einige, vor allem für einige AfD-Mitglieder ist das noch Neuland. Ja, das ist vor allem besetztes Land vielleicht auch mal. Naja. Immer noch besetzt. Immer noch besetztes Land. Ich habe mich tatsächlich gerade beschäftige ich mich recht viel hier mit Nazitum und so einem Scheiß, weil ich ziehe überlegst ja auch bald. Überlegst du selber Nazi zu werden oder? Nee, aber das Ding ist, ich ziehe ja bald tatsächlich in den Osten. Und das ist kein Klischee, im Osten sind rassistische Einstellungen und antidemokratische Einstellungen verbreiteter als im Westen. Ich glaube, 10-20% oder sowas in der allgemeinen Bevölkerung. Und das ist natürlich auch sehr stark von Pegida durchsetzt, das Land da in Dresden. Das heißt, mich interessiert es gerade sehr, sehr doll, weil man muss sich ja auch wappnen, auch argumentativ. Und wir haben alle schon 1000 Nazi-Dokumentationen und so uns angeguckt, ne? Aber ja, also es ist, glaube ich, ganz einfach, egal zu welchem Zeitpunkt am Tag du N24 oder jetzt Welt einschaltest oder NTV, es gibt immer irgendwie eine Hitler-Doku, die läuft. Also da brauchst du echt dir keine Sorgen machen darüber. Ich habe gestern eine Doku gesehen im ZDF, da ging es um einen amerikanischen Soziologen, der 44 oder, kurz nach Ende des Krieges, also als die bereits kapituliert haben, ist er durch Deutschland gereist und hat sich mit dem deutschen Volk unterhalten, so wie die denn ticken, wie konnte das alles passieren und so. Und im Prinzip kam raus, dass schon die meisten, weil oft wird es ja so dargestellt, ja, das deutsche Volk war selbst Opfer von Adolf Hitler, kompletter Schwachsinn. Also auch die Deutschen waren schon eigentlich ziemlich alle sehr, sehr antisemitisch und rassistisch. Ja, definitiv. Also wenn du halt, sag ich mal, so 10 Jahre, 15 Jahre das dann reingeprügelt kriegst über alle Sachen und dass es auch quasi dann gesellschaftlich akzeptiert ist, dass halt, sag ich mal, Juden die größten Dreckschweine sind oder dass Homosexualität nicht in Ordnung ist oder dass es gewisse körperliche Voraussetzungen gibt, um arisch zu sein, also ein besserer Mensch, dann glaubst du natürlich irgendwann an den Quatsch. Ist doch klar. Dann möchte ich auch einmal ganz kurz anmerken, dass der Podcast unter der Kategorie Comedy fällt. wollte ich nur einmal kurz sagen. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern wir uns gerade davon. Der Einstieg, der war halt also von Angela Merkels Neuland zu, also die Nazis sind doch nicht ganz so geil, ist glaube ich schon ist schon gewagt. Also gar nicht mal so schlecht. Also komödiantisch gewagt oder einfach nur gewagt? Ich würde sagen, es ist einfach mal komödiantisch gewagt. Na gut, was du sagst, das müssen die Zuschauer, Zuhörer, Listener für sich entscheiden. Oh, können wir bitte immer nur so mega viele englische Begriffe einfach da so reinballern? So, ja, unsere Listeners und so. Die Anglizismen. Ja, das klar. Ich finde, das macht die Sache einfach auch viel runder. Macht sie vor allem poppiger. Ich glaube, ich glaube, das ist auch so vielleicht so ein kleiner Tipp für dich, wenn du halt in den Osten ziehst, einfach ganz viele Anglizismen benutzen. Das oh ja, stehen die richtig drauf. Das ist, glaube ich, richtig cool. Ja, ich komme jetzt gerade auch Braunschweig und da war es ja nicht so viel am Happening und deswegen bin ich hier zum Radio gegangen. Boah, das wäre richtig sympathisch. Zu Leipzig sagt man, habe ich gelesen, sagt man auch Heipzig, weil die Stadt so gehypt wird. Also in welchem Sinne? Heipzig. Naja, weil da jetzt so viele Leute hinziehen und sowas. Ja. Weil die Stadt so wirtschaftlich einen Aufschwung erhält. Ja, also stopp. Und so. Wirtschaftlicher Aufschwung für den Osten. Also wir ja, müssen es aber die Stadt wird größer, sagen wir mal so. Ja, naja. Okay, die Stadt wird größer. Ja. Qualitativ oder quantitativ? Wenn ich hinziehen werde im Februar, dann natürlich auch. Dann beides. Ja. Sowohl qualitativ als auch quantitativ. Apropos Angela Merkel, ich habe ja im Studium das Fach Unternehmensführung. Keine Ahnung, warum ich das habe, ehrlich gesagt, weil das Studium setzt sich eigentlich zusammen aus Marketing und Journalismus. Und wir haben auch gefragt, warum haben wir eigentlich Unternehmensführung? Weil eigentlich hat das überhaupt nichts damit zu tun mit dem, was wir machen. Und der Typ musste sich natürlich irgendwie rechtfertigen und meinte dann, ja, bei es wem ist denn? Schon. Oh, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall musste der sich natürlich irgendwie dafür rechtfertigen und meinte halt, ja, Unternehmensführung, das ist halt was, das kann man immer gebrauchen, so einen Einblick zu bekommen. Ey, aber ganz ehrlich, mit dieser Argumentation kannst du auch irgendwie Mathe oder sowas in den Studiengang reinbringen. Ja, es ist immer gut, irgendwas über Mathe zu wissen. Aber brauche ich den Scheiß für meinen Studiengang? Naja, ich weiß nicht, bin mir da nicht so sicher. Für dich ist das ja vielleicht eher so Richtung, für die Leute, die dann Richtung PR gehen möchten. Ja, aber selbst sie machen jetzt nichts unternehmensführungsmäßig direkt. Ist eher was für ein Master für mich, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall haben wir da über charismatische Führer gesprochen. Und der Typ hat als Beispiel für eine charismatische Führungspersönlichkeit, hat er Angela Merkel genannt. Und ich habe ihn komplett fertig gemacht. Also ich habe ihm ordentlich meine Meinung gesagt, weil das ist kompletter Quatsch. Also, oder findest du, Angela Merkel wird irgendwo in Deutschland in irgendeiner Ecke als charismatische Führungspersönlichkeit gesehen? Never. Also, es kommt halt darauf an, wie du das dann siehst, natürlich, ne? Also, ich finde natürlich, also, natürlich hat Angela Merkel einen gewissen Charakter, nur dass der Charakter halt sehr unaufgeregt, sehr analytisch und sie ist diplomatisch. Zurückhaltend ist. Ja, sehr, genau, der Charakter würde ich dann eher als diplomatisch dann bezeichnen, ja, aber und nicht als. Alter, ein Stein ist charismatischer als Angela Merkel. Nee, das kannst du auch nicht sagen. Ich das Internet schon. Ist charismatischer, charakterisierungsmäßiger. Wie heißt das Wort denn? Alter, charismatischer. Ja, ich habe gerade Charakter nämlich reingeworfen. Oh, charakterischer. Aber das meintest du nicht, oder? Weil mir ist bewusst, auch Angela Merkel, von der man das vielleicht nicht erwartet, aber auch sie hat einen Charakter. Ja, das ist korrekt. Aber charismatische Führung, ich weiß nicht. Da bin ich vielleicht mit Deutschland geteilter Meinung. Seit 89. Genau, wollte ich ja sagen. Da führst du es eher so wie vor 89. Da bist du geteilter Meinung. Alles klar. Aber Angela Merkel ist ja auch, also da, ich meine, so lange viel mehr Charisma kann sie ja gar nicht mehr reinbringen, weil das ist ja bald mit der dann ja vorbei. Es ist bald vorbei. Ja, das ist korrekt. Ja. Also ich weiß nicht, in welchem Hinterweltlerdorf ihr lebt, aber Angela Merkel, die möchte nicht wieder antreten zum CDU-Vorsitz, genau, Bundesvorsitz. Aber und wir dementsprechend haben auch mal, nicht haben als Kanzlerkandidatin. Wir haben letztes Mal aber über die, wir haben ganz kurz gesprochen über die drei Anwärter dafür. Hier, ach genau, Merz AKK, stimmt. Und Dingens. Aber weißt du, wer noch rausfliegt? Hier Söder, der hat doch einen Rückzug. Genau, Seehofer, der möchte nämlich auch. Was habe ich gerade gesagt? Den Nachfolger. Schröder gesagt? Den guten. Nee, Söder. Schröder und oh, Söder. Nee, Söder meine ich nicht. Der hoffentlich vielleicht auch. Mal schauen. Schauen wir mal. ja, Seehofer, der tritt vom Rücktritt zurück. Der Alte, der hat ja schon im Sommer, wollte der eigentlich seine Flüchtlings- abgefuckte Scheiße da durchsetzen und meinte dann, ey, wenn ihr das nicht durchsetzt, dann trete ich zurück. Und niemand aus Deutschland hat es verstanden, außer die Bayern. Aber Angela Merkel hat dann auf ihn gehört und dann versucht, seine Sachen durchzuboxen. Und dann durfte er trotzdem noch im Minister weiterbleiben. Aber damit hört er dann jetzt auch leider, leider, ich weiß auch gar nicht, was dann das ganze Podcast Deutschland und Comedy Deutschland also heute schon so machen sollen, wenn Horst Seehofer zurücktritt. Das ist doch ein einschneidendes Erlebnis für alle. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht. Nicht? Ich guck diese ganzen deutschen Satire-Dinger oder sowas, gucke ich alle gar nicht. Also, ich finde die alle irgendwie. Also, Jan Böhmermann ist gut mit seinem Neo-Magazin Royal, aber die anderen finde ich auch oft irgendwie nicht so lustig. Also, die Heute-Show. Ich bin nicht so ein riesiger Heute-Show-Fan. Ne? Aber nee. Was fehlt dir denn an der Heute-Show, was Jan Böhmermann hat? Also, okay, man kann die Sachen natürlich sehr schlecht vergleichen, aber was ist an der Heute-Show nicht so, dass ich du denkst, ich vergleiche es eher vielleicht mit hier John Oliver oder sowas. Und da lache ich mehr und bin am Ende auch aufgeklärter, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, es ist auch ganz schwierig, deutsche TV-Produktionen mit dem großen Amerika zu vergleichen. Und das beste, gut. Das allertollste Land der Welt. Naja, nicht so ganz. Aber was Satire-Sendung angeht, vielleicht schon. Ich glaube auch so. Ich glaube, was uns Deutschen als, sag ich mal, TV-Landschaft so ein bisschen fehlt, ist der Mut auch mal Scheiße zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich glaube, wir haben sehr, sehr großen Mut, sehr, sehr viel Scheiße zu machen. Nein. Für mich hat das viel mehr damit zu tun, dass wir einfach nur so Mittelmäßigkeit bleiben wollen. Also, dass es gar keine Ausreißer gibt nach oben oder nach unten. Zum Beispiel eigene TV-Produktion. Wenn dann wieder hier Sat.1 oder Pro7 ankündigt mit ihrem super TV-Vierteiler oder sowas, die hängenden Gärten von Babylon oder was weiß ich, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ja, jetzt vielleicht wie Babylon. Babylon ist echt nicht so cool, aber. Nicht? Ich weiß nicht. Dass sie dann die Sachen. Ne, Babylon AD ist ja noch was anderes. Okay. Ich meine, diese Sat.1-Produktion. Ich sage, okay, Alarm für Cobra 11. So, es ist halt seit Jahren das immer genau das Gleiche und die trauen sich halt nichts zu. Und das gilt für richtig, richtig viele TV-Produktionen. Aber damit sagst du ja implizit, dass die Deutschen es theoretisch drauf hätten. Jeder hat's drauf. Nicht nur die Deutschen, auch die Franzosen oder die Briten oder sonst irgendwie, wenn man ein bisschen mehr Mut hätte. In Amerika ist es zum Beispiel so, dass du im Sommer, da kriegst du so viele Pilotsendungen einfach vorgesetzt als Zuschauer, die natürlich auch größtenteils scheiße sind und natürlich nicht gut sind, aber es werden trotzdem Sachen produziert und Sachen versucht. Also es wird nicht nur quasi man bleibt nicht nur stehen quasi, es geht immer einen Schritt weiter nach vorne, nicht zurück. Ja, der Markt ist natürlich auch größer, ne? Aber ich weiß nicht, also es wird ja auch schon was versucht, jetzt auch gerade mit Funk und so, da kommt ja jetzt auch schon ein bisschen was Neues. Tele 5 macht ganz experimentellen Kram, der auch teilweise sehr gut ist, eigene Late-Night-Shows, eigene Satire-Magazine hat Tele5. Also, ja, tatsächlich. Und wenn ich immer davon reinschalten. Ich habe gerade in der Mehrzahl gesprochen, es ist immer die Einzahl, also eine Late-Night-Show, ein Satire-Magazin. Okay. Aber ist ja auch eigentlich jetzt kein riesiger Sender oder sowas. Aber deswegen, die machen auch noch selber ein bisschen Kram. Also, da muss man natürlich auch ein bisschen stöbern, um da Sachen zu finden. Aber siehst du das denn auf dem breiten, sag ich mal, TV-Markt so, dass zum Beispiel die Big Player in Anführungsstrichen wie RTL oder ProSieben Sat.1 da irgendwas versuchen? Bei ProSieben, das ist halt einfach Nachmittagsprogramm, das ist How I Met Your Mother, Scrubs, wenn es noch läuft, Big Bang Theory, Two and a Half Men. Ich habe gar nicht mehr so den Einblick irgendwie in diese ganze Fernsehbranche. Vielleicht kommt das wieder, wenn ich irgendwann mal da arbeiten sollte oder werde. Aber momentan, also ich weiß, dass da hier Klaas Häufer Umlauf mit Late Night Berlin läuft. Ich glaube, der hat noch ein paar Sendungen. Hier die beste Show der Welt oder sowas. Läuft das nicht auch noch? Ich weiß es nicht genau. Ja, es läuft auch viel Quatsch. In Amerika läuft aber auch viel Quatsch. Aber in Amerika läuft auch viel guter Scheiß. Das stimmt. Ich konsumiere eigentlich hauptsächlich auch amerikanische Produktionen. Was mir gerade einfällt, ganz, ganz wunderbare Nachricht für mich und dich wird es vielleicht auch, du kannst dich vielleicht für mich mitfreuen. Du bist Papa. Du bist Papa. Jona wird Vater, ist das geil. Nein, es ist aber fast genauso gut. Bill Burr kommt nämlich nach Deutschland. Oh, das ist echt cool. Für alle, die es nicht wissen, Bill Burr, einer der größten oder gerade momentan vielleicht auch der größte Comedian in Amerika oder der gehypteste, Wobei Hype klingt immer so negativ, der hat sich das schon krass erarbeitet und langwierig, der hat eine starke Core-Fanbase. Und der kommt nach Deutschland, nämlich nach München, Berlin und noch irgendwo hin. Und ich habe mir Tickets geholt für fucking Berlin. Mit meiner Freundin fahre ich da hin. Und dann gönnen wir uns erstmal schön Bill Burr für 50 Euro das Ticket. Boah, das ist aber mega cool, finde ich. Ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so auf dem Bill Burr-Hype-Train. Also, ich war eher auf dem Schulz-Zug als auf dem Bill Burr-Train-Zug. Aber ich mag den Typen trotzdem sehr geil. Ich fand vor allem, auf Netflix hat er eine geile Serie gemacht. Wie heißt der nochmal? Irgendwie F is for Family oder sowas. Genau. Die fand ich echt, da habe ich mich jedes Mal so weggelattet, weil der so geil aggressiv einfach der Typ ist. Der ist so ein richtig geil, also seine Figur ist halt so geil cholerisch. Ich muss mir die nochmal angucken, die Serie. Ich habe da mal reingeschaut, aber es ist schon länger her. Ich habe die dann irgendwann wieder vom Radar verloren. Aber ja, da hast recht, die ist auch von Bill Burr mitgeschrieben. Der spricht ja auch den Vater. Genau, richtig. Und genau, da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Und ich hoffe natürlich, dass der auch ein neues Programm spielt, ne? Also der haut ja eigentlich auch so wie Louis C.K. das zumindest normalerweise machen würde. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig. Aber der haut eigentlich auch immer ein Special raus, so alle 2 Jahre oder jedes Jahr. Also der arbeitet immer weiter und bringt nicht einfach immer die gleichen Jokes auf die Bühne. Deswegen hoffe ich, dass er auch ganz neuen Kram da delivered. Wie wir jetzt hier sagen, dann, Podcast. Genau, delivered. Ach, die Anglizisten vom Podcast, ey, geil. Ja, genau. Deswegen, das wird hammergeil. Ja. Wann ist das soweit? Das ist am 11. Januar. Ach, gar nicht direkt. Auch direkt vor den Klausuren, ey, richtig. Nee, direkt geil. Nach den Klausuren. Wie, am 11. Januar bist du schon fertig? Bin ich schon komplett durch, ja. 2 Klausuren und die schreiben wir beide 2 Tage hintereinander auch straight. Ich habe auch, ey, straight Semester, business. Ich schreibe da gar nichts mehr mit bei den ganzen Vorlesungen. Ich gehe da auch nicht mehr hin, ehrlich gesagt. Hast du das auch so im Vergleich vom ersten Semester, ersten Tag zu jetzt, dass das einfach 2 verschiedene Personen sind, die da in die Uni gegangen sind? Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja so einen Ordner, auch so einen Studium-Ordner, hab da mal reingeguckt im ersten Semester. Einen physischen oder einen auf dem PC? Nee, auf dem PC, ey, geh weg mit Physik. Genau, da habe ich mal reingeguckt und wirklich alles voll mit Notizen und Mitschriften und noch extra Sachen aus dem Internet runtergeladen, irgendwelche Lektüren. Aber dieses Semester, nothing. Nicht einmal irgendwas mitgeschrieben, aber ich habe auch dieses Semester nicht so viel, muss ich dazu sagen. Und das, was ich habe, wo wir Klausuren schreiben, das interessiert mich nicht. Da ist jemand begeistert von seinem Studium, würde ich mal sagen. Ey, vorher war das gut, dieses Semester ist ein kleiner Downer, aber nächstes Semester wird dafür umso besser mit dem Praxissemester. Ich habe eine Vorlesung mit deinen Kollegen quasi aus MK. Also ich studiere Medienmanagement, Jonas studiert Medienkommunikation. Also ist eigentlich quasi genau das Gleiche. Quasi. Und ich habe eine. Das ist was ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe ein Modul. Ich musste gerade kurz sagen. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, wir genau. sind die Leute, die die Inhalte liefern und die das redaktionelle, gesellschaftlich relevant machen. Mhm. Und Thorsten versucht das halt irgendwie umzusetzen. So, und wer fährt den Porsche Cayenne? Thorsten. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, keiner von uns ist das richtig. Keiner von uns, nein. Aber also schon die Leute, die Leute, die erfolgreich sind, die fahren den Porsche Cayenne. Ich habe auf jeden Fall ein Modul mit deinen Kommilitonen auch unter anderem. Ihr wurdet ja so ein bisschen aufgeteilt und die fanden das, was wir diesen Semester eigentlich am geilsten sogar. Ja, das stimmt. Ihr macht ja so Studienkrams, macht so Talkshows und sowas, ne? Das ist ja auch sehr geil. Das hätte ich ja auch gerne gemacht. Aber was mache ich? Ich mache Werbung für die Hochschule, weil die lieber die Studenten ausbeuten und ein sklaverisches System über ihre Studierenden rüberstülpen, anstatt sich einfach professionelle Menschen zu holen, die für sie ihre Websites gestalten. Ja, aber das ist ja dann wieder Kapitalismus und darauf hat die Hochschule ja keinen Bock. Ist das so? Ja, so ein bisschen. Also die müssen ja Geld zahlen für eine Leistung. Ja, ich würde sie jetzt nicht als antikapitalistisch, sondern als antihumanistisch beschreiben. Wenn es so, was mich aber jetzt, wo wir noch mal ein bisschen so bei, wenn wir bei Journalismus so ein bisschen bleiben, was mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen aufgeregt hat, wir haben den jetzt 12.11. Für alle aus Köln und Düsseldorf gestern Helau und Alaaf nochmal nachträglich. Oh nein! Nein, nein, nein, das habe ich jetzt nur so eingeworfen. Ich will nicht fucking nein, Karneval. Nein, das ist egal. Nein, hey. Leute, die wenn sich verkleiden und dann betrinken die sich und dann spritzen sie sich Heroin und hauen ihre Köpfe gegeneinander ein. Das sind einfach. Ja. Okay, du hast das Thema jetzt länger gemacht, als ich es machen wollte, denn ich wollte eigentlich nur Alaaf und Helau sagen. Was aber jetzt auch in den letzten Tagen vorgefallen ist, auch so ein bisschen weltweit gesehen, das sind die, sag ich mal, Karneval. Nicht ganz so geilen Waldbrände in Kalifornien, bei der bis jetzt 23 Menschen sogar gestorben sind, über 6.000, 7.000 Häuser einfach weggebrannt sind. Möchtest du darüber jetzt reden? Ist ja, das warte, pass auf. Aber ich, aber eher, warte, stopp, es geht ja, jetzt lass mich doch einfach mal, oh, Kollege. Ja, ich lass dich ausreden. Und was mich so ein bisschen aufregt, ist gerade, wenn man dann darüber redet, dann kommen die geilen Nachrichten. Auch heute Morgen beim Frühstück habe ich es im Radio gehört. Die Waldbrände, blablabla, in Kalifornien fordern 23 Todesopfer. Unter anderem ist auch die Villa von Thomas Gottschalk abgebrannt. Ich wollte so, nicht, und ich wollte so, nämlich gerade sagen. Ja. Ohne Witz, ich so, Alter, ohne Witz, ihr habt sonst wirklich keine besseren Probleme als eine Tragödie von wirklich über 6.000 Häuser. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da quasi obdachlos jetzt sind. Also mit Sicherheit mindestens die doppelten eigentlich. Die doppelte Anzahl, 12.000 Leute sind jetzt obdachlos. Ja. Und ihr habt dann Trauer um einen Multimillionär, Thomas Gottschalk, der wirklich für alles versichert sein wird. Ja, ja. Wenn ein Eichhörnchen bei dem einbricht und seinen Hund tötet, dann kriegt er da mit Sicherheit, ist das mit Sicherheit für 2 Millionen sogar abgedeckt. Alter, Thomas Gottschalk hat ja sein Heim verloren. Ja, der weiß jetzt nicht mehr, wo er wohnen soll. Nee. Und vor allem, der hat ja auch. Das Schlimme ist ja bei Thomas Gottschalk ist, dass es halt eins seiner Häuser, also eines seiner Lieblingshäuser, das er verloren hat. In den USA. Der goldene Thomas, der für uns jahrelang Wetten, dass moderiert hat, hat jetzt kein Haus mehr. Ich habe gehört, dass Thomas Gottschalk selber das Feuer gelegt haben soll. Also einfach aus Rache an. Weil er halt neidisch ist auf die ganzen anderen Hollywood-Stars, die da so abhängen. Weil, also Thomas Gottschalk ist halt einfach der krassere Dude, aber trotzdem hat er teilweise weniger Geld als die. Ist irgendwie ein bisschen unfair. Ja, ich finde, das klingt sehr plausibel und ich finde auch gut, dass du das so mit Fakten hinterlegt hast. Habe ich in der Bild gelesen. Stand das echt in der Bild? Ja, stand genauso in der Bild, Thorsten. Weißt du was, was richtig verfickt, ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber schon mal aufgeregt habe hier in diesem Podcast, aber wenn du über Skype telefonierst mit, also wir reden gerade über Discord. Discord, bester. Geil. Ehrenmann. Sag das bitte nicht. Wenn man allerdings über Skype mit Leuten telefoniert, also Videochat, dann haut der dir automatisch, ob du willst oder nicht, ist denen komplett egal, haut der dir so einen Schönheitsfilter ins Gesicht. Das ist super asozial und ich sag dir jetzt nochmal, warum das bei mir so super asozial ist, nämlich die Schönheitsfilter, egal wo, also erstmal, ich habe ja nichts gegen Schönheitsfilter im Allgemeinen. Stopp, nein, wie soll man denn dich noch schöner machen? Danke sehr. So, ich habe also wenn du einen Schönheitsfilter brauchst und so, keine Ahnung, dann benutze den halt so, ist mir eigentlich komplett egal. Aber der Schönheitsfilter, was der bei mir macht, der entfernt einfach nur meine Sommersprossen. Und das finde ich, das ist kein Schönheitsfilter, das ist einfach nur eine Gemeinheit. So ein bisschen Sommersprossen-Rassismus von Skype. Von ja, ist es. Ja, aber auch bei Instagram, einfach überall. Die hauen einfach meine Sommersprossen weg. Was soll denn das? Gutes Leitungswasser. Oh. Die Studenten, die leben in Saus und Braus, ey. Meine Güte. Lassen sich bei Skype Schönheitsoperationen bezahlen von Microsoft. Geht gar nicht. Was ich immer sehr lustig finde, also im Sinne von, Alter, wer beschäftigt sich damit? Es ist eine Liste rausgekommen Wörter, die zum Voting stehen für das Jugendwort des Jahres 2018. Und möchtest du mal wissen, was unsere jungen deutschen Mitbürger angeblich sagen? Ja, wenn du Lust hast, meinen Jugendhass noch weiter zu befeuern, dann schieß natürlich los. Also, es gibt für mich, vorab muss ich schon mal sagen, ist die Nummer 3 mein Favorit. Aber wir fangen mit den Wörtern an, die zur Auswahl stehen. Da haben wir einmal verbuggt, also ist voller Fehler oder falsch verstrickt. Ist das jetzt schon in irgendeiner Reihenfolge oder ist das? Nee, das ist keine. Die Wörter stehen zur Auswahl und in der engeren Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2018. Okay. Ja. Also, okay. So, also das Erste, was zur Auswahl steht, ist verbuggt. Dann haben wir glukosehaltig für etwas Süßes. Dann mein Favorit eigentlich Ehrenmann, Ehrenfrau in dritter Stelle. Sonst Nummer 4 auch ein großer Favorit, Lauch. Nummer 5. Lauch ist doch nicht 2000, das ist doch sowas von 2008. Lauch hab ich doch sogar früher irgendwie schon gesagt. Oder wurde zu mir gesagt, besser gesagt. Ja, genau, eher so rum. Dann Nummer 5, auf deinen Nacken. Also im Sinne von, Gott, du musst zahlen. Geht auf deinen Nacken, Kollege. Habe ich gehört. Und dann ganz schrecklich sehe ich hier gerade auch so ein bisschen Anglizismus. AF. As fuck, Junge. Das ist richtig cool, AF. Cool as fuck. Yeah. Aber sagen die jetzt, sagen die as fuck oder sagen die einfach AF? Ich glaube nur AF. Also die sagen natürlich einfach mehr AF. Sinn. Nein, das ist ja mehr so diese Snapchat-Twitter-Schreibweise. Ach, ja, stimmt. Ich habe vergessen, Jugendliche reden ja nicht mehr miteinander. Nee, dann haben wir. Ja nur noch. Dann ist auch noch, was ich glaube ich auch nicht dieses, also nicht 2018 ist, sondern eher wirklich 2016. Sheesh! Sheesh, sheesh, boy! Ja, aber ich dachte, es geht um Jugendwörter und nicht um jugendliches Herumgeschreie. Tja, ansonsten, dann habe ich noch, dann steht hier noch, ich küsse dein Auge. Im Sinne von, ich hab dich gern oder Dankeschön. Also, ja, kenne ich, also kenne ich auch. Also wir, Ehrenmann, ich küsse dein Auge. Mein Freundeskreis sage ich immer, ich küsse dir auf die Eiche, Bruder. Ja. Snekosaurus, den finde ich ganz lustig, als Beleidigung für verfressende Menschen. Also ist kein Jugendwort, aber Snekosaurus ist finde ich geil. Und ansonsten, was ich auch noch sehr cool finde, gerade 2018, was das gut beschreibt, Lindnern. Lindnern, wenn man Lindnern. Den lieber etwas Abgang nicht machen, macht, als es schlecht zu machen. Ah, okay. Ach ja. Aber was denkst du, was wird es? Das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist mir zu schwer. Ich glaube, ich mache da lieber den Lindner. Ich Lindner lieber. ich kann mich da nicht. Es ist besser, kein Jugendwort 2018 zu wählen, als ein falsches Jugendwort 2018 zu wählen. Okay, damit haben wir, glaube ich, eine Konklusion. Haben wir ein Jugendwort 2018, nämlich Ehrenmann. Ja, ich glaube wirklich, es wird Ehrenmann. Ich glaube tatsächlich auch, ich habe, ich sag mal, einen entfernten bekannten Verwandten in meinem bekannten Verwandtenkreis, der das tatsächlich auch benutzt, dieses Wort. Also so ernsthaft, ohne Satire oder Sarkasmus. Naja, weißt du was, also man muss auch unterscheiden zwischen ernsthaften Sarkasmus und so ein ironisches ironisch sein, weißt du? Nein, also es gibt wirklich bei Ehrenmann und Ehrenfrau gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich so einer, der dann unter jedem Post von irgendwie Faktastisch oder sowas, wo dann steht, ein 57-jähriger Mann hat all sein Vermögen einem Obdachlosen überschrieben und dann darunter schreibt man dann als Kommentar Ehrenmann. Dann ist es schon ziemlich unironisch benutzt. Na gut, aber die Person, die ich jetzt kenne, die benutzt das, glaube ich, so, die benutzt es ironisch. Aber ich glaube, wenn sie es sagt, dann lacht sie selber auch darüber so ein bisschen. Also quasi so ein ironisch sein würde. So aber muss auch, wenn ich ironisch bin, dann meine ich das schon irgendwie auch ernst, weißt du? Also dann meine ich das, ich stecke mit voller Inbrunst in dieser Ironie gerade drinne und vertrete sie mit all dem, was ich habe. Ja, ich verstehe das, aber denkst du auch, dass dann so ein bisschen so die Grenze zwischen ich mache es nur aus Spaß und hihihi, darüber mache ich mich lustig und dieses, man benutzt es einfach ernsthaft, dieses wie Schatzi, Hasi, Mausi, Pupsi, wo wir auch schon drüber geredet haben. Aber benutzen die das ernsthaft? Benutzen die irgendein Wort davon ernsthaft? Ich hoffe doch nicht, oder? Ja, ich glaube schon. Oh nein. Ehrenmann, Alter, auf jeden Fall. Also ich glaube, also Lauch auf jeden Fall. Also, ich glaube tatsächlich, dass die Jugend komplett durchironisiert ist. Ich glaube, die benutzen alles irgendwie in so einer ironischen Art und Weise, aber keine nette oder sympathische Ironie, sondern eine unsympathische. Weißt du was, ich mache jetzt mal eine investigative Recherche über Wikipedia und dann gucke ich mir mal die Jugendwörter an, wo wir eigentlich jung waren. Oh, mach also, das mal. Und ich erzähle so lange. Nee, ich habe schon gefunden, ich bin schon dabei. Also ich kann jetzt direkt losgehen quasi. Na gut, aber jetzt habe ich schon angefangen. Nur ganz kurz, ich mache mir immer Notizen mit dem Handy und bin da gerade nochmal durchgegangen, was ich mir dann so alles aufgeschrieben habe. Und ich habe ein Gag mir aufgeschrieben. Ich möchte ganz gerne deine Meinung dazu haben. Ist sowas, na, ich sag mal, so ein bisschen Postillon, ne? So ein bisschen Heute-Show, sowas. Weißt du, so einfach als Nachrichtenüberschrift, nämlich, Achtung, wenn man einen Witz aufbauscht, dann ist er immer richtig gut. Das wissen wir alle aus Erfahrung. Folgendes: Nationalsozialisten protestieren gegen dänisches Bettenlager. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Postillon-Überschrift. Definitiv. Alles klar. Danke und damit auf Wiedersehen. Nein, ich, ohne Witz, magst du Postillon nicht? Ich finde Postillon, das ist absolute Spitze. Nein, ich finde es auch nicht schlecht. Aber okay. Das ist echt gut. Okay, dann will ich das mal einreichen. Ja. Guten Tag, Herr Postillon. Sehr geehrter Herr Postillon. Das ist wirklich. Das ist richtig gut. Ich glaube, dann würden die mich direkt nehmen. Alter, ich glaube, das ist der bessere Witz. Ach, egal. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was bist du nochmal für ein Jahrgang? 96? 97. 97, okay. Mhm. Also, vom Jahrgang 97 her, 2010, warst du dann ja 13. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir da an. Warte, lass mich raten, warte. Okay, ja, das wirst du nicht erraten. Also wir haben, also ich sag mal so, 2009 war auf jeden Fall Harzen das beste Was? Wort, das Jugendwort. Harzen, rumharzen. Rumharzen, okay, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, gut, dann schieß mal los. Ja, das Merkeln? Nee, Merkeln kommt ehrlich gesagt erst 2015. Ach du Scheiße. Und das sogar nur auf Platz 2. Echt? Aber da kommen wir später zu. 2010 2010 war es Niveau-Limbo. Das ist Jugendwort des Jahres? Ja. Ich möchte gerade nur die Liste aufzählen, um zu sagen, wie illegitim die Liste eigentlich überhaupt ist von den Jugendwörtern. Also Niveau-Limbo vor Arschfax und Ego-Surfen. Seinen eigenen Namen in Suchmaschinen im Internet eingeben. Okay, das ist wirklich kompletter Quatsch. Aber das, was du vorhin erzählt hast, auch hier mit Ehrenmann und hier auf deinen Nacken und sowas, das sind auch so Begriffe, die habe ich tatsächlich schon gehört. Ja, Ehrenmann und, also, aber du hast ja auch schon auf Niveau-Limbo mal gehört. Nee, von Niveau-Limbo habe ich nicht gehört. Ja, dann sagen wir mal, ist der Jahrgang 2010 einfach ein sehr schwacher und 2011, der trifft jetzt eigentlich so den Nagel auf den Kopf mit Platz 1, Swag. Oh ja, ist ein schönes Swag. Wort. Haben wir alle schon mal benutzt. Und wir schämen uns hoffentlich auch alle dafür. Ich finde auch, dass der Unterschied, also auch von der Personengruppe, die Wörter benutzen, von Platz 1 auf Platz 2 einfach nicht größer sein könnte. Auf Platz 1 ist halt Swag für die ganz coolen Dudes und auf Platz 2 dann halt für die, sag ich mal, Twitch-Gemeinde, für die Nerds, Epic Fail. Epic Fail, ja. Und auf Platz 3 ist Gutenbergen. 2011, Gutenbergen, abschreiben. Was ist mit Begriffen wie Respekt, Ehrlichkeit, Vernunft? Warum sind das nicht die Jugendwörter? Das fand ich jetzt mal ganz Hymne Intensifies. Ja. UdSSR-Hymne Intensifies. 2012 auch ein ganz starkes Jahr, ein ganz großes Jahr. Platz 3 Yalla, Platz 2 FU für Fuck You und Platz 1 YOLO. Ja, finde ich alle gut. Sind alles Wörter, die ich selber auch in meinem Sprachgebrauch übernommen habe und regelmäßig natürlich auch fliege. 2013 gediegen, also super cool lässig im Sinne von, ich benutze Wörter, die einfach 200 Jahre alt sind. Dann haben wir noch Fame und Babo. Weißt du, was mein Bruder immer gesagt hat früher? Der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch ein Jugendsatz oder sowas war, der hat immer gesagt, Digga, dein Bein ist verdreht. Dein Bein ist verdreht. Oh, geil. Hat immer sich mit seiner Hand so irgendwie so. So Luca Toni-mäßig. Ja, dein Bein ist verdreht. Woher kommt das? Was ist das? Weißt du, ich habe keine Ahnung. Also, wenn dein Bein verdreht ist, dann würde ich sagen, da läuft's bei dir einfach nicht richtig. Apropos läuft bei dir, 2014, ja, ich wollt grad sagen, Platz 1. Vor Gönn dir und Hey Van. Und dann, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. Ja, 2015 dann nicht alles durchmachen. Nein, also 2015 wollte ich jetzt eben kurz sagen, war Merkel nämlich auf Platz 2. Und Platz 1 ist Smombie. Ein Smartphone-Zombie. Was ist denn dein persönliches, was ist denn das Thorsten-Wort 2018? Also jetzt mein persönliches dieses Jahr. Ich glaube, ich muss es ehrlich eingestehen, ich habe es für mich ein bisschen in mein normales Vokabular mit reingenommen. Es ist Fotze. Ich habe so oft gesagt, dass es zu normal geworden ist. Du bist mir sympathisch, weil das wäre auch bei mir auf Platz 2 tatsächlich, ja. Echt? Ja. Fotze ist auf Platz 2. Aber wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht in so eine Schiene reinkommen von wegen die größten 5, was ja ziemlich krasse Kopie ist von Fest und Flauschig. Ja, stimmt, weil Fest und Flauschig hat Top-5-Listen erfunden. Ja, das nicht, aber die haben es auf jeden Fall seit 6 Jahren zelebrieren, die das in Podcast-Business, deswegen würde ich sagen. Ja, das ist kompletter Schwachsinn, was du da sagst. Heute mit den Top 5 schwachsinnigsten Aussagen von Thorsten Hörsting. Übrigens, auf Platz 4. Übrigens, ich weiß gar nicht, wir laufen ja gerade auf Twitch, aber ich glaube jetzt nicht mehr, weil darf man das sagen? Auf Twitch? Fotze? Wir sagen es ja eher in ironischer Weise. Wir müssen es einfach so rausreden, na gut, wie die AfD. Aber wenn jetzt kommt hier irgendwie der Stream-Filter und der YouTube-Filter ist am Start, ne? Und dann weiß ich nicht, ob dann ironische Art und Weise. Dann machen wir es ganz einfach, dann machen wir es so richtig AfD-mäßig, dann klagen wir Twitch an, weil die Sachen, die hier gesagt wurden, die haben sie uns einfach falsch angelegt und das haben wir gar nicht so gemeint. Und dann geht es einfach wie von vorne, immer noch mal von vorne los. Boah, ey, immer wenn du AfD sagst, will ich direkt 1000 Sachen sagen. Aber wir können nicht jedes Mal die AfD komplett fertig machen und immer wieder. Oh, Junge, ich küsse dein Auge, ey. Nee, apropos, also wie gesagt, AfD, also jetzt lass mal zurück zum Thema Fotzen kommen. Ja. Was wollte ich dazu sagen? Anni, ja, das ist dein Wort 2018. Ja, aber persönliches. Da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Dass ich das, wenn ich das sage, finde ich, ja, okay, das ist cool, das ist in Ordnung, weil ich weiß, ja, okay, ich meine es auch ein bisschen ironisch, aber auch natürlich manchmal ernst. Aber wenn andere Leute das sagen, dann denke ich manchmal, wow, ihr seid echt ungezogene Bengel, wenn ihr solche Wörter in den Mund nehmt. Das ist übrigens mein Wort des Jahres 2018. Bengel oder Schuft. Schuft. Du Schuft, du. Also, was ich Anfang des Jahres, muss ich zugeben, ganz cool war Kameltreiber. Wow, alles klar, lass das Thema lieber schnell weg. Das ist einfach nur rassistisch. Du dreckiger, du Kameltreiber, ey. Ja, finde ich gut. Ich finde das nicht gut. Ja. Dann wollen wir vielleicht zu, also was vielleicht auch alles so ein bisschen so mit Jugend und AfD und irrationale Sachen und komische Sachen so ein bisschen zusammenfügt. Soll ich mal ein bisschen dahin gehen vielleicht? Du, geh hin, wo du hingehen möchtest. Ja, dann folge mir doch einfach mal. Und zwar nach Eisenstadt in Österreich. Von der Stadt haben wir wahrscheinlich bisher Ich dachte, wir machen für die wollte ich gerade für Spotify zuhören. Jona hat gerade so getan, als würde er laufen. Nee, ich wollte hier so ein paar Soundeffekte eigentlich machen. So, weil, dass ich hier hinterherlaufe oder so. Ich dachte, wir machen irgendein Hörspiel jetzt daraus. Komm, wir machen ein Hörspiel daraus. Okay, also in Eisenstadt dort gibt es eine Schule, ein Gymnasium. Und in diesem Gymnasium, da gibt es viele, viele, viele Menschen, die sich ja wirklich lieb haben und sich wirklich mögen. Und aufgrund ihrer Liebe und Zuneigung haben sie angefangen, sich einfach das auch öffentlich zu zeigen und sich zu umarmen. Ich umarme dich. Das gefiel dem Direktor aber überhaupt nicht. Denn er hat gesagt, dass wer sich so viel umarmt und so viel liebt hat, ja doch die Gänge blockiert. Alter, ich kann überhaupt nicht denn das Zeug voll. Ich muss mich komplett darauf konzentrieren, was hier gerade abgeht. Warte, was? Also okay, auf jeden Fall in Eisenstadt gibt es ein Gymnasium. Da haben sich die ganzen 12-, 13-, 14-Jährigen aufgrund ihres Hormonüberschusses angefangen, immer ganz oft einfach zu umarmen. Einfach so sich lieb zu haben, so in der kleinen Pause rüberzugehen und sich zum Arm. Und das gefiel dem Direktor nicht, denn die ganzen Gänge, die waren ja dann versteckt und die Schüler, die kamen immer zu spät zum Unterricht, weil sie sich umarmt haben. Und deswegen hat die Schule einfach mal kurzerhand das Umarmen verboten. Tada! Also, als ich in der Grundschule war, da haben wir noch ordentlich gepoppt. Da haben wir uns geschlagen. Da haben wir die Nerds wenigstens noch öffentlich rausgeschlagen und nicht hier so einen Fake-Umarmungsquatsch gemacht. Ich meine, wir haben miteinander. Also, na gut, wir haben jetzt nicht gepoppt, aber ich meine das schon im Sinne von Poppen. Also, im Sinne von. Also, wir haben. Okay, leider ich nicht. Irgendwie in der vierten Klasse nicht, aber aus der Sicht der vierten Klasse, in der ich war, haben wir immer die ganzen Zweitklässler gesehen und die haben sich einfach draußen hingestellt in einer Reihe, wie zur NS-Zeit, und haben sich da abgeknutscht. Die haben sich einfach geküsst. Die Zweitklässler. Die Zweitklässler, ja, und ich war richtig neidisch auf die Zweitklässler. Wie alt sind die Zweitklässler in Berlin? Ach, in Bremen? Berlin. Sind die so 14, ach, 15? Ja, das wär, stell dir vor, so ganz viele Zweitklässler, aber dann ist da ein 14-Jähriger oder so dabei, der sich da runtergeschmuggelt hat. Nee, in der zweiten Klasse, weiß nicht, wie alt bist du da, 15? Ja, glaube ich. Also zweite Klasse so 15, das passt ungefähr. Ja, das haben die bei mir gemacht. Ja, umarmen geht doch dann noch. Also weiß gar nicht, was der. Ja. Ich glaube, der war einfach nur neidisch, dass, dass vielleicht der Schuldirektor jetzt schon länger keine. Vielleicht hätte den mal jemand umarmen sollen. Guck mal, stell dir vor, du bist Direktor einer Schule, kommst da jeden Tag an, siehst die ganzen Kinder, willst eigentlich mit denen connecten, aber die mögen dich natürlich nicht, weil du bist der Schuldirektor. So, keiner mag den Schuldirektor. So, und dann, das geht dir schon mal auf die Senkel so, und dann fangen die auf einmal alle an, sich zu umarmen. Du denkst, oh Mann, ich will auch einfach nur irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen mal wieder haben. Und dann verbietest du alles halt. Kann man auch nachvollziehen. Also auch mal ein bisschen Demut dann mal jetzt hier für den Schuldirektor entgegenbringen. Wie war es denn bei dir dann auf der weiterführenden Schule? Hattet ihr so eine Fick-Stufe, jeder mit jedem mal gemacht hatte? Meinst du jetzt Treppenstufe oder? Ja, so komplett. Also nein, so die Schulstufe. Ah, okay. Nein. Also generell jegliche Art von Sexfragen musst du an wen anders richten. Also, na, aber das ist doch mein, also trotzdem, du hast es ja trotzdem von anderen gehört, die dann bei dir waren oder nicht. Die dann nee, so ich glaube, da lief nicht so viel. Sage ich jetzt aus meiner Perspektive, wenn du eine Klassenkameradin von mir fragen würdest, würde die wahrscheinlich sagen, Alter, es wurde überall gebumst, aber der Junge hat nichts davon mitbekommen. Wir haben das einfach nicht gesagt. Damit er nicht mitmacht, nicht, weil er so hässlich ist. Hattest du nicht irgendwie dann im Abi-Jahrgang oder zum Schluss, wo ihr dann diese Abschlusszeitung oder was auch immer das dann war oder wie ihr es genannt hattet, dann hattet nicht so eine Liste gemacht, wer mit wem schon was hatte? So eine riesige? Wir hatten so ein Pärchen-Ding. Also, dass man so eine Liste quasi gemacht hat, wer hätte denn mit wem zusammen sein sollen? Ach, so, wie öde. Sowas. Ja. Aber wir hatten jetzt keine Bremer, ey. Ja, wir hatten jetzt, naja, wir haben auch eine Liste gehabt mit den dümmsten Lehrern. Also das war dann auch schon ein bisschen anprangernd. Das fand ich schon ein bisschen frech. Da habe ich mich als Schülersprecher ausgegeben. Da habe ich mich natürlich auch dagegen gewehrt, weil das ist schon ein bisschen gemein, finde ich auch heute noch. Aber nein, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Strich, also ich habe generell noch nie eine Strichliste darüber geführt, mit wem ich alles Sex hatte. Nein, also bei uns in der Stufe oder auch bei Freunden in der Stufe war es so, die hatten dann eine riesige Liste quasi, so eine Spreadsheet, wo alle Schüler einmal aufgelistet waren, von oben nach unten. Und dann wurden quasi so Kreuze gemacht, wer schon mit wem was hatte. Also Küssen oder Sex, das ist dann scheißegal. Wurde einfach dann eiskalt runtergescrollt. Und dann, echt? Ja, da konntest du immer gucken, so mit wem du schon eigentlich hattest. Und da waren viele Sachen dabei, die dann viele gar nicht mehr wussten. So, oh, ja, stimmt. Der hatte ja was mit der Lehrerin. Hattest du irgendwie mit so Leuten was? Also, mit Leuten generell hatte ich nichts, nein. Warst du so ein Typ, der in der Schule super abgegangen ist und mit allen Mädels rumgemacht hat, mit allen Typen und mit allen Lehrern und einfach die ganze Zeit mit dem Ständer durch den Schulhof gelaufen ist und einfach alles weg. Also als ich dann entdeckt hatte, wie man sich auch im Unterricht unauffällig einen runterholen kann, da ging nichts mehr. Also da konnte ich mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Dann ging die Noten steil bergab. je nachdem, ob es dem Lehrer gefiel oder nicht, ne? Ah ja. Ich muss zugeben, ich war eher wirklich auch eher so die Kategorie Jona, bis ich so 14, 15 war. Ja, gut, okay, wow. Ja. Und danach hatte ich dann, hat es angefangen mit Alkohol und dann. Gott, das klingt einfach. Ja, das ist halt so, ach, das ist doch das Übliche. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber mit 15 oder 16, jetzt ist Thorsten-Time, nicht Jonathan. Mit 15 oder 16 hatte ich dann meine erste Freundin. Die Beziehung, die lief echt gut, also echt super. Das waren echt 6 glückliche Wochen, die ich hatte. Und danach, die zweite Beziehung, die hat dann 6 Jahre sogar gehalten. Also ich hatte, sag ich mal, was rumhuren und rumficken geht, also in der Schulzeit oder in der Jugend eigentlich eher wenig mitzureden, weil ich irgendwie eine Freundin immer hatte. 2. Was war denn schlimmer? Die 6 Wochen oder die 6 Jahre? Es waren beides schöne Sachen. Also ich weiß, was meinst du jetzt mit schlimm? Ich weiß nicht. Das klang irgendwie bei dir so negativ. Nein, das ist halt, ich wollte halt, also, es war halt so eine Kinderbeziehung, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hatte keine Ahnung, ob das denn überhaupt richtig ist, wenn man dann das Mädchen dann küsst oder ob die es überhaupt mag. Und dann auch ganz, so ein, ich war auch so ein ganz schrecklicher Freund. Schöne Grüße übrigens, ne? Also, wenn meine Auserwählte das noch hören sollte. Es ist, Oder es ist. Ex-Auserwählte. Ich hatte auch so einen ganz schlimmer Freund, der dann auch jeden Tag dann anrufen musste und auch jeden Ist Tag das dann die immer wieder Tanja aus dem SMS. letzten Podcast, die du Es erwähnt ist hattest? Tanja, genau, es ist Tanja aus Ah, dem letzten fucking Podcast, Tanja. die Fotze. Und ich habe dann jeden Tag auch immer so Liebes-SMS geschrieben und musste auch jeden Tag anrufen und Happy, Happy Hippo Time und so einen ganzen Quatsch. Also Happy, happy das war Hippo echt, Time. ja, ich war so ein richtiger nerviger Freund halt. Du Also hast ja das kann einfach einen ich. Schokoriegel mitgebracht, jeden Tag, oder was? Genau, richtig. Alles Nee, klar. halt, ach, voll mega nervig und war richtig abgefuckter, schwuler, metrosexueller Freund, weil ich einfach Okay. nicht wusste, so was ich machen soll. Und Nicht dann, schwul sein, glaube wenn ich, du mit mit Mädels 17 habe zusammen ich dann, bist. mit 17 hatte ich dann meine Tage. langjährige Freundin dann Okay. mir geholt. Und dann habe ich diese ganze Rumhurerei und Rumfrickerei dann einfach mal übersprungen. Oder war im Käfig sozusagen. Freiwillig Aber die natürlich. große Frage, ja, das ist das die große Frage? Freiwillig? Das war eine BDSM-Beziehung. Am Wochenende wurde ich immer eingesperrt unten im Keller und ich stand halt voll darauf, einfach so weggesperrt zu werden und nichts mehr irgendwie so mitzukriegen, auch kein Wasser zu kriegen oder so und halt voll unter diesem Kontrollverlust dann halt Aber habe ich richtig aufgegeilt. nehmen wir mal an, du würdest richtig gut aussehen. Ja, okay, das ist schwierig, aber ja. Wäre dein Leben dann auch genauso verlaufen? Hättest du dann auch gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal in eine Beziehung, ich möchte jetzt erstmal mich dann dieser Person nähern und Liebe machen mit ihr? Oder hättest du gesagt, ich bumse dir die Krähen von der Stange? Also ich glaube, dass Das man selber Sprichwort gibt es so, übrigens nicht. Hab ich mir gerade ich glaube, ausgedacht. dass man mit 16 oder 17 gar nicht so, also auch wenn du gut aussiehst, es sei denn, du bist halt so ein richtiger Brad Pitt, dass du so das Selbstvertrauen hast, dass du dann sagen kannst, ey, ich bin der geilste Stecher, wie auch Ja, immer. Ich doch, glaube, mit das 16, entwickelt 17. sich da erst so mit 17, 18, dass du dann merkst, was für ein geiler Typ du bist. Und auch so ein bisschen hängt das auch von der Erziehung ab, was so die Eltern dir mitgeben. Also von wegen so, keine Ahnung, jetzt kommt es aus so einem Elternhaus, wo du dann 50 Stiefväter hast oder sowas. Es ist mit Sicherheit auch nicht ganz so einfach, glaube ich, dann für dich. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, weil die Umstände machen dich ja zu dem, was du bist. So ein bisschen in einer gewissen Art und Weise. Und weil ich halt ein hässliches Entlein bin, bin ich dann doch ein, aber ich, zwar ein hässiges Entlein, aber ein treues, Ach, hässiges Entlein. so hässlich bist du auch nicht. Aber treu, weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen, kann ich aber auch jetzt nicht verneinen, weiß ich nicht. Aber na gut, okay, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich hatte auch schon ein paar in meiner Klasse, die waren auch schon mit 15 ziemliche Rum-Bumser. Ich glaube, gerade hier so mit 16 geht das da auch schon los, mit in die Disco gehen und dann tanzt du da Mädels an oder, ey, antanzen ist wirklich das Schäbigste, was du machen kannst, fällt mir gerade ein. Eckig, wirklich so ein ekliger Ehrenmann-Move, den wirklich nur irgendwelche Lindner machen können. Ich finde, also, oder ist das sowas für dich, antanzen? Ich finde das wirklich, ich finde Ich. das sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich irgendwie Leute antanzen möchte. Ja, Ich weiß, da dass muss ich Leute halt aus meiner wieder. Familie, die machen das. Ich muss ja, da muss ich ja jetzt mal Aber. wieder diese 6 Jahre in einer Beziehung Karte ziehen. Immer wenn ich tanzen war, dann konnte ich halt. Also, ich tanze sehr gerne, muss ich zugeben. So Standardtanz und so, das ist voll mein Ding. Aber ich hatte dann quasi ja diesen. Also in Anführungsstrichen, diesen. Also. Die Mädchen, mit denen ich da los war, wussten, dass ich halt eine Freundin habe, dann war das halt alles easy peasy. So, dann konnte man halt so mega auf der Tanzfläche so ein bisschen abspacken und machen, was man will. Also nicht im Sinne von, ich grapsche jetzt an die Titten, sondern einfach so sich Naja, ich auch weiß. verhalten wie so ein richtiger Lutscher eigentlich. Ja, das heißt, du So hast ja richtige auch scheiß nie. Dance-Moves. Also, du hast ja auch nie Gedanken dann darüber gemacht. Aber du Nö, musst doch überhaupt aber nicht. schon eine generelle Einstellung irgendwie dazu haben. Oder stell dir doch, du kannst dich doch mal hineinversetzen. Was wäre denn, wenn ich gerade keine Freundin haben Nein, das sollte? Schlimme, nein, nein, Wäre nein, das ich dann Schlimme so, ist. wärst du so ein Typ, der sich von hinten so erstmal in den Arsch so rantanzen, so? Weißt du, was das Schlimme ist oder wo du dann quasi in dieses Gedankensein dann kommst? Das ist dann, wenn du nämlich ohne Alkohol losgehst. Dann ist da nämlich gar nichts los auf der Tanzfläche. Dann guckst du dir das nur an und denkst dir nur so, ach du Scheiße, ist das peinlich. Echt? Ist es bei dir so? Bei mir ist das, glaube ich, ich weiß nicht. Also ich würde auch ohne Alkohol auf der Tanzfläche ordentlich meinen Schlängel rausholen. und versuchen die weiblichen. Ich, oh Gott, ich darf nicht weiterreden. Egal. Also ich würde auch auf der Tanzfläche ohne Alkohol abgehen. Wollte ich eigentlich sagen, bis es dann so zu so einer Vergewaltigungsfantasie ausgeartet ist. Auf einmal, ups, Entschuldigung. Naja, deswegen nehmen wir das Ganze auch als Podcast auf und streamen es nicht gerade live ins Internet oder sowas. Hm, ja, tun wir ja wohl. Okay. Weißt du, was deine Freundin letztens zu mir gesagt hat? Eine Freundin oder deine Freundin? Eine Freundin. Ja. Eine Freundin. Oh, mit meiner Freundin hat es vielleicht danach auch noch ein bisschen was zu tun, aber da können wir dann danach dazu kommen. Die hat nämlich, eine gute Freundin hat von mir, hat erzählt, dass sie, also man muss erstmal dazu sagen, das ist eine, es ist eine Person, die ich respektiere die, so weil, weiß nicht, die ist intelligent, sie hat Abitur. Die ist schon wohl eine Ehrenfrau für dich. Ist eine Ehrenfrau, sie ist intelligent, sie hat Abitur mit mir gemacht, sie studiert, also es ist keine ungebildete Person oder und auch keine Person, die ich als so einstufen würde. So, jetzt kommt aber folgende Aussage von ihr, nämlich hat sie gesagt, wenn Vollmond ist, dann kann ich nicht gut schlafen. Oh Gott. So ein, esoterisch, so ein esoterischer Bullshit oder was? Ja, das war wirklich kompletter Quatsch. Ich hab sie auch, also wir waren da, da zu dritt gerade in der Runde das andere Mädchen, was da war, hat auch mich dann schon so, also die eine hat das gesagt und das andere Mädchen guckt mich so an und schüttelt so den Kopf so, nein, Jona, tu es nicht, mach's nicht. Aber ich war schon voll im Faden, hab sie richtig fertig gemacht, weil das einfach kompletter Quatsch ist. Also du kannst doch nicht, wenn du eine Person der Wissenschaft auch irgendwie bist und dann kommst du irgendwie an mit, ja, der Vollmond verändert meinen Schlafzyklus, bla bla bla. Das ist doch kompletter Quatsch. So, und jetzt habe ich das meiner Freundin erzählt und was sagt sie? Ja, kann doch sein. Also, der Mond... Das kann doch sein, der hat ja auch, ist ja auch Zentrifugalkraft und sowas. Also das hat ja schon, habe ich auch schon gehört. Also ich habe das auch manchmal. Und dann gab es erstmal eine stundenlange Diskussion und ich habe erstmal all meine Mittel in die Hand genommen, habe mich hier ins... Google. Naja, aber das krasse Google. Ich habe, ja, natürlich Google, aber hier... Bing, du hast Bing benutzt. Ich hab mich erstmal eingeloggt hier bei meiner Uni und habe dann erstmal wissenschaftliche Literatur herausgesucht und eine kleine Forschungsarbeit dazu verfasst. Und herauskam, kompletter Schwachsinn, der Mond beeinflusst natürlich nicht den Schlaf. Es ist, hat komplett überhaupt nichts damit zu tun. Aber alleine, dass ich darüber nachdenken musste und meine Energie da hineinversetzen musste, hat mich schon richtig abgefuckt. Was sagst du denn dann so zu den ganzen Leuten, die sich dann so Karten legen lassen und davon ihren Lebensalltag bestimmen lassen? Ist, das wurde ja wissenschaftlich bewiesen, dass das tatsächlich auch kompletter Quatsch ist. Also, was wollt ihr eigentlich? Das ist auch, ach, ich verstehe nicht. Also, ich kann, Religion kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich weiß, da geht's um eine wirklich, das ist auch eine für den Menschen existenzielle Frage, die auch die Wissenschaft noch nicht geklärt hat. So, aber ich mache mir doch nicht darüber Gedanken, wenn ich schlecht schlafe, dass vielleicht der fucking Vollmond dafür verantwortlich ist oder dass ich irgendwie Angst habe vor einer Klausur, dass ich mir da erstmal die Karten legen lasse. Das ist nichts Existenzielles, was irgendwie die Wissenschaft nicht beantworten könnte. Ja, und wie ist das so mit deinen Eltern? Lassen die sich auch die Karten legen oder so? Nein. Nee. Warum? Die Bibel, lassen sie sich die Bibel legen? Die lassen sich die Bibel legen, ja. Aber ich sag ja, Religion ist für mich da in diesem Falle was anderes, weil das ist für den Menschen eine wichtige Frage. Einfach schon, also diese ganze Astrologie-Scheiße, das ist halt wirklich einfach nur Geld aus der Tasche ziehen von den armen Leuten, von den alten Omis, die sich dann. Aber das Geilste war immer noch, als es dann, ich weiß gar nicht, auf welchen Sender das war, ich glaube auch Tele 5 oder sowas lief was dann, oder nee, 9 Live, so hieß der Sender, wo man sich dann live die Karten kann legen lassen für irgendwie 80 oder 90 Cent pro Minute. Dann sitzt da so eine Frau da vorne und sagt, oh, das ist der Todesstern. Sie dürfen leider nie wieder Star Wars gucken, denn sonst sterben sie. Ja, das ist kompletter Schwachsinn. Weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Ich hab das noch. Nein, ich hab früher immer nur irgendwelche, in Anführungsstrichen, Horrorfilme geguckt, wo man da quasi dieses Alphabet quasi hat und dann der Geist quasi einem antwortet, wenn man ihn fragt. Also die Filme habe ich mal Du meinst ein Ouija-Brett? Ja, genau das, wo man dann wo man dann quasi mit denen, mit irgendwie toten Leuten reden kann und so weiter und so fort. Das, die Filme fand ich immer ganz lustig, aber ich hatte mir noch nie die Karten habe legen lassen. Das geht aber auch. Also, ich weiß nicht. Es gibt ja auch Menschen, die, die lassen sich dann so die Energie und die Schwingungen deiner Wohnung oder sowas darstellen oder erklären, weil ohne Witz, ich glaube, das ist eigentlich, ist das verseucht ist. Eigentlich kann man, wenn man wirklich keine Ahnung mehr hat, mit was man mit seinem Leben anfangen sollte, dann baut man sich einfach mit WordPress oder sowas so eine esoterische Website auf, trägt nur noch Yoga-Hosen und dann geht man in so Wohnung rein und dann macht man irgendwie mit einer Flöte oder so, lässt dann irgendwelche Musiksachen rumlaufen oder wirft Äpfel an der Wand und sagt dann so, oh, das ist eine ganz schwere Schwingung hier in diesem Zimmer und ich glaube nicht, dass das... Man wirft einen Apfel gegen die Wand und schreit, das ist eine schwere Schwingung. Alles ja, klar. Ja, so läuft das doch im Endeffekt ab. Ich habe es doch auch studiert, auch meine Güte. Und dann schreibt man einfach so eine Rechnung von 500 Euro. Es gibt so viele Ökomutis, die den Quatsch mit Sicherheit in Anspruch nehmen würden. Ja, aber es ist natürlich gemein. Also es ist ein Geschäftsmodell, was funktioniert und was viele machen und so vollziehen. Aber es ist natürlich, ist jetzt kein Thorsten-Ding, oder? Also, meinst du, wir könnten vielleicht anfangen, bei Twitch oder sowas, anfangen, Karten zu legen? Alter, stimmt. Ist das eine Marktlücke? Gibt es das bei Twitch? Ich glaube schon, es gibt mit Sicherheit jeden Scheiß bei Twitch. Aber ich glaube noch nicht, dass es so coole Sachen gibt. Ich habe auch noch eine gute Idee. Ich habe nämlich herausgefunden, das ist mir letztens aufgefallen, weil ich habe ja hier die Kopfhörer, die das quasi wiedergeben, was ich selber sage, also ich höre mich selber und manchmal kriege ich da so ein Kribbeln, so Gänsehaut irgendwie, wenn ich so flüstere, also vielleicht macht man das auch mal irgendwie groß. Ach, du meinst dieses ASMR? Das gibt's schon mal was? Kennst du das nicht? Das dann so stehen die Leute, weißt du, dann stehen die Leute nämlich da hier rechts an. Mein Name ist Jo Thorsten. Hallo. Okay. Ja, das ASMR gibt's leider schon. Da. Aber ich glaube, Karten legen, das wäre noch quasi die Zukunft eigentlich. Ja, oder Hasen legen. Und das. Hasen legen. Obwohl, man sagt doch hier, Hasenpfoten, die geben doch einem Glück, oder nicht? Ja, aber du musst viel zu viel machen, um so eine verfickte Hasenpfote zu bekommen. Ey, dann musst du erstmal rausfahren, irgendwie 15 Kilometer in den Wald. Und dann musst du dein Gewehr nachladen. Hattest du bei dir irgendwie im Freundeskreis oder sowas auch Jäger? Oder Eltern, die Jäger waren? Nee, aber ich erinnere mich gerade, dass ich mal zu meinem Vater im Auto gesagt habe, Papa, ich würde gerne mal einen Hasen töten. Und ich glaube, er war da ein bisschen... Da fing es an. So, ja. So fangen die Amokläufer an. Naja, ich hab irgendwie sowas gesagt, so wie, ja, ich würde gerne mal einen Hasen schießen oder irgendwie mal auf Jagd gehen oder sowas. Ich glaube, mein Vater war ein bisschen entsetzt, aber ich glaube, also da war ich noch ein recht kleines Kind. Ich glaube, da hast du vielleicht dann noch nicht so ein Empathiebewusstsein wie heute. Gibt es nicht auch in der Kindheit so eine Phase, wo man Tiere quält, also mit 2 oder 3 Jahren, dass man dann so Würmer auseinanderreißt oder Fliegen so ein bisschen massakriert, wenn man sie gefangen hat oder ertränkt? Ich hatte mal so eine Phase auf jeden Fall. Da, also wo ich einfach nur mit einer Fliegenklatsche Fliegen umgebracht habe, aber draußen. Wo ich einfach nur draußen rumgerannt bin und Fliegen mit der Fliegenklatsche weggeklatscht. Die haben mir nichts getan. Das wäre ihre natürliche Umgebung. Aber ich habe sie einfach umgebracht, weil ich dachte, verfickte Fliegen. Wenn du das wirklich richtig aufziehst, dann kannst du mit Sicherheit so eine Reality-TV-Show à la D-Max oder sowas daraus machen. Die Flyhunters. Jonas also, versus Insekten. Ja, oder ich jage die Kinder, die das heutzutage immer noch machen. Das wäre vielleicht die viel interessantere Sendung. Die Flyhunters. Die Flyhunters. Sonst einen kleinen Spin-off. Meinst du, da gibt es dann auch irgendwann so eine billige Porno-Version davon? Also, von jedem Film schon mal, so Porno-Version. Was mich ein bisschen verwundert ist, also ich hab sie alle gesehen. Alle. Aber was ich noch nicht gesehen habe, und das hat mich sehr, sehr verwundert, ist Fortnite-Pornos. Wo sind die eigentlich? Was ist denn damit los? Also das muss doch, die Internetkultur hat mich da ein bisschen irgendwie überrascht, aber nicht in einem positiven, sondern eigentlich in einem neutralen Sinne, aber ich war schon ein bisschen verwundert, dass ich das noch nicht gesehen habe bei Pornos. Pornowitz, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal hast so du gerade ohne Witz oder hast du Pornowitz gesagt? Pornowitz? Nee, ach, ohne Pornowitz. Okay, ich habe jetzt eingegeben, weißt du was? Fortnite-Porn. Nein, sorry. Pornowitz. Es gibt eine Seite, die heißt Fortnite-Porn.com. Direkt der erste Treffer bei Google. Pornowitz, also Fortnite-Porns gibt's leider. Pornowitz klingt wie eine Stadt im Osten. Pornowitz. Ja, Pornowitz. Weiß ich ja nicht. Ich lebe in Pornowitz. Alter, die ganzen Pegida-Leute, die da mal wieder rumlaufen. Aber ja, gibt Fortnite-Porn, ne? Machst du gerade an? Guckst du gerade an? Und was machen die so? Auf was stehen die Leute bei Fortnite? Auf was stehen die so? Das siehst du da? Weiß ich nicht. Das ist schon, hat so ein bisschen leichten Anime-Charakter, muss ich zugeben. Ja, also keine 3D-Modelle. Ja, dann ist das auch nicht relevant. Doch, also ja, also das auch, aber hier auch jetzt in 3D gezeichnet und auch in 3D. Ich weiß nicht. Ich glaube, können wir vielleicht so eine 5-Minuten-Pause machen hier? Oder? Du kannst mir gleich auf jeden Fall mal kurz den Link schicken, dann gucke ich mir das auch mal an. Warte hier, Best of Fortnite Porn Compilation, das schicke ich dir direkt mal. Alles klar, mach das mal an. Das findet sich aber bestimmt nicht auf YouTube. Packe ich dann natürlich auch in die Shownotes rein, für die Leute, die das jetzt auch interessiert. Oh Gott. Irgendwann nee, also, bei den Rocket Beans hatten die irgendwann mal, ich weiß nicht, kennst du den Happy Day Podcast? Das leider ein, nein, leider gar nicht. Das ist ein ganz alter, einer der ersten Podcasts, wo zwei erwachsene Männer auch viel Quatsch und persönliche Sex-Stories und sowas erzählen. Also haben. Quasi eine Radioshow. Nee, als Podcast schon. Ah. Also schon tatsächlich ein Podcast. Und der war auf jeden Fall zu Gast bei Rocket Beans und also einer davon. Und die haben mit Floritin hat jetzt zusammen über Pornoseiten kurz geredet und die hatten irgendwie von, und die haben den Namen nicht gesagt, aber von einer Pornoseite geredet, das wohl die beste Pornoseite der Welt sein soll, so die allergeilste sein, aber die haben den Namen nicht verraten und meinen auch so, ja, nee, verraten wir jetzt mal lieber nicht. Und seitdem, es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, was könnte das sein für eine Pornoseite? Aber ich habe gehört, es kommt demnächst, Pornhub 2 kommt demnächst raus. Oh, wow, cool, mein Leben, und was verändert sich dadurch in meinem Leben? Also, was sind die Vorteile von Pornhub 2? Ein kostenloser Fortnite-Account und 2000 V-Bucks. Was sind denn V-Bucks? Das ist, glaube ich, die Währung, mit der du in Fortnite bezahlst. Ach, die ganzen schönen Microtransactions für deine Skins und so weiter und so fort. Die ganzen 14-jährigen Webcam-Models lassen sich nur noch mit V-Bucks auszahlen. Ist das nicht sogar der neue Bitcoin? V-Bucks, ja, der Kurs, das ist alles so eine Blase, sag ich. Letzten Podcast hast du ja gesagt, dass Bitcoin immer zu Weihnachten hin traditionell nach oben geht. Es ist noch nicht Weihnachten. Es ist noch nicht Weihnachten. Aber also wenn kaufen, letzten, dann jetzt tatsächlich, wirklich. Also immer kaufen, wenn ja gerade der Kurs nach unten geht. Das ist, du solltest vielleicht mal an die Aktienbörse oder sowas gehen. Immer kaufen, wenn der Kurs nach unten geht. An deine Akne gehen. Ja, und auch das. Behandeln lassen. Na, ganz so schlimm ist es ja nicht mehr. Im Moment ist der bei 5.632,07 Euro, der Bitcoin. Es wird immer schlechter. Ja. Investiert du in Bitcoins. Ach, Thorsten. Ein ganz, ganz fantastischer Podcast war es heute mal wieder. Ja. Ich habe viel gelacht. Ich habe mich sehr stark amüsiert. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Gerne, wenn ihr tatsächlich da draußen irgendjemand sein sollte, falls uns jemand hört. Wir sind hier auf dem Mars eingesperrt, wir machen ein Podcast. Falls ihr uns hört, dann schreibt doch einfach auch mal was irgendwie in die Kommentare oder so. Also das klingt jetzt dumm, aber schreibt doch mal bei iTunes irgendwas hin. Lasst doch mal eine iTunes-Rezension da oder irgendwas. Kann man bei Spotify was da lassen? So Scheiß. Und nicht, außer oder? Ihr seid Familienmitglieder, dann einfach mal nicht. Also oder das, natürlich könnt ihr das auch machen, aber ich hätte auch ganz gerne mal unabhängige Personen, die hier vielleicht zuhören und einfach mal was raushauen, Leute. Das kann doch nicht sein. Haut mal was raus, schreibt mal was rein. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob wir das mit dem Twitch noch so ein bisschen weitermachen sollen. Ich finde, das ist, solange wir halt die Sachen nicht mit rein implizieren, kann man da eigentlich auch nicht viel draus machen. Das ist einfach nur eine Sache, komm, hört uns, wir sind hier, so Megafon-mäßig. Ja, ist doch hallo, lustig. Hallo. Ja, einfach nebenbei. Die Leute können das schon mal hören. Ich habe jetzt nichts dagegen. Also mir ist komplett egal. Ja. So, jetzt aber erstmal Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns in einer Woche, denke ich mal. Schätze ich auch mal, bis wir dann, wenn wir dann alle unsere Favorite Fortnite-Porns alle geguckt haben und dann so ein bisschen darüber reden können, würde ich sagen. Alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.